Ich fange gleich mal mit einem Kunstprojekt an, das 68 stattgefunden hat. Das heißt, warum für die Tomate? So. Also feministisch denken mit Marx, der erste Punkt, warum flog die Tomate? Vielleicht kann man das als eine Performance begreifen. Ich weiß nicht. Ups, wo ist mein Skript da? Also 1968, also ein Symbol für den Start der zweiten Frauenbewegung in Westdeutschland und Westberlin, ist ja ein Tomatenwurf. Ich weiß nicht, ist das bekannt? Ja? Nein. Ich sage was dazu. Heike Sanders, die ist heute Filmemacherin, hielt im September 68 als Delegierte des Westberliner Aktionsrats zur Befreiung der Frau auf der Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Demokratischen Studentenbundes in Frankfurt am Main eine Rede. Und in dieser Rede warf sie den männlichen SDS-Mitgliedern vor, dass sie die spezifische Ausbeutung der Frauen im privaten Bereich tabuisieren. Sie bezeichnete damit den SDS als ein Spiegelbild der Gesellschaft, weil sie als Organisation sowie die Gesellschaft bestimmte Bereiche des Lebens vom Gesellschaftlichen abtrennt und tabuisiert. Und zwar, indem sie ihnen das Etikett Privatleben gibt. Das ist das Politische, das ist das Privatleben. Ihre Rede schloss sie mit den Worten, ich zitiere das mal, Genossen, wenn ihr zu dieser Diskussion, die inhaltlich geführt werden muss, nicht bereit seid, dann müssen wir allerdings feststellen, dass der SDS nichts weiter ist als ein aufgeblasener, konterrevolutionärer Hefeteig. Die Genossinnen werden dann ihre Konsequenzen zu ziehen wissen. Was passierte? Es gab höhnisches Gelächter. Die männlichen Delegierten waren nicht bereit, ihre Thesen zu diskutieren. Und der nächste Redner ging mit keinem einzigen Wort auf diesen provokanten Beitrag ein. Dann warf eine hochschwangere Berliner Studentin eine Tomate. Und dieser ging als Startschuss der zweiten Frauenbewegung in die Geschichte ein, der Tomatenwurf. Was waren die Konsequenzen, die die Frauen gezogen haben? Die hießen nicht unbedingt Abkehr von der Bewegung, Abkehr vom Sozialismus oder auch nicht unbedingt Abkehr von einer Kapitalismuskritik, sondern sie waren ein Bewusstsein über die Notwendigkeit, dass Frauen an mehr als einer Front, hieß es, kämpfen müssen. Und italienische Frauen, Feministinnen, erfanden dafür den Begriff doppelte Militanz. Und diese doppelte Militanz, es gab in jedem westeuropäischen Land da ein bisschen so einen anderen Begriff, doppelte Front, Dual Economy, wir müssen die doppelte Ökonomie verstehen, wir müssen doppelt militant sein, wir müssen uns unter uns organisieren, damit wir überhaupt diskutieren können, wie hängen Kapitalismus und Geschlechterfragen zusammen und Patriarchat? So heißt das nochmal. Reinkommen oder? Okay. Hier vorne sind noch freie Plätze. Entschuldigung. Soll ich warten? Und wie können wir überhaupt einen Ausdruck für das finden, was als Unbehagen, nämlich dass da irgendwelche wichtigen Dimensionen ignoriert werden, irgendwie in die Diskussion eingebracht werden können und daraus politische Praxen entwickeln? Wir würden heute sagen, feministische Ökonominnen und Feministinnen sagen, Sachen, Themen, die immer wieder zum Schweigen gebracht werden. Strategisches Schweigen ist auch der Ausdruck dafür. Was war das eigentlich für ein theoretischer Hintergrund für diese politische Erfahrung 1968? Das war eigentlich, der Hintergrund ist ein bestimmtes Herrschaftsverständnis, ein Herrschaftsverständnis, das sozusagen zurückgeht auf den Marxismus der zweiten und dritten Internationalen, was aber immer noch auch sehr bedeutsam ist. Das heißt, das Klassenverhältnis ist das Grundverhältnis sozialer Herrschaft und von diesem leiten sich alle anderen Herrschaftsverhältnisse ab. Also es war ein Ableitungsbegriff. Und in dieser marxistischen Tradition ist das Privateigentum, das hat ja gerade Karen schon gesagt, an Produktionsmitteln die Grundlage des Klassenverhältnisses. Und wenn diese abgeschafft wird, heißt es, werden automatisch alle anderen Herrschaftsverhältnisse, Rassismus, Frauendiskriminierung, Unterdrückung und so weiter abgeschafft. Clara Zetkin hat das so gesagt, es ist die letzte und tiefste Wurzel der Vormachtstellung des Mannes vor dem Weibe. So, das sozusagen zu dem Hintergrund, und das ist das, was als Haupt- und Nebenwiderspruch nicht ja nur in die Geschichte eingegangen ist, sondern auch in eure Konzeption hier. Erst sozusagen die Hauptwidersprüche und dann kommen jetzt mit mir beginnen die Nebenwidersprüche. So habt ihr es mir erklärt, oder? Das war das Rezept offen gelegt. Nein, du hast es gesagt. Und genau dieses Haupt- und Nebenwiderspruchsdenken kennzeichnet sozusagen den Start von einer Bewegung und von den Fragen, wie kann man über kapitalistische Herrschaft nachdenken, ohne jetzt andere Herrschaftsverhältnisse sozusagen nachzuordnen, zu marginalisieren. Und Genau. Was vielleicht noch wichtig ist, es ist nicht so, dass die Frauen eigene Gruppen gegründet haben und es war okay, sondern es hatte dann auch Konsequenzen. Sie bekamen den Vorwurf, ihr spaltet die Bewegung, ihr weicht vom Thema ab, ihr redet über unwichtige Dinge, was sind eigentlich die wichtigen Subjekte der Befreiung, heißt es ja, und ihr beansprucht Raum für Sachen, die eigentlich nicht so wichtig sind wie jetzt zum Beispiel, man kann das auf Juni in diesem Jahr übertragen, auch gegen G8 zu kämpfen. Und diese Gegenüberstellung, die wurden damals ganz stark gemacht, Vorwurf der Spaltung, Schwächen des Anliegens der Bewegung. So. Das heißt, Theoriegeschichte ist immer auch eine Bewegungsgeschichte. Und ich komme jetzt auf den zweiten Punkt. Ich mache das immer mal an und aus. Streitpunkte im Feminismus, Marx als Anschluss oder Marx als Ausschluss? Ich würde gerne mal fragen, gibt es hier Kapitalkurse und ist das Kapital, lest ihr das hier an der Uni? Mhm. Ja, ausnahmsweise und auch nämlich eine Minderheit. Mhm. Also, gibt's auch. Ja. Okay. Es ist auch nicht eine. Es ist einfach interessant für mich, so zu wissen, wie viel da eigentlich das Kapital gelesen wird heute und nicht. Wir hatten ja damals in der Philosophie so ein selbstreproduzierendes Kapitalkurssystem. Und deshalb interessierte mich das jetzt, wie viel Wissen eigentlich dann hier ist, Original-Marx-Lektüre. Okay, ich gehe noch mal ganz kurz auf den Gegenstand des Kapitals ein. Super kurz in sozusagen 10 Sätzen. Du hast es schon gesagt, Marx analysiert die kapitalistische Produktionsweisen und interessiert sich sehr stark für die Frage der Dynamiken, die der Kapitalismus annimmt und wo die treibenden Kräfte liegen. Was sind eigentlich die treibenden Kräfte und was sind die Kräfteverhältnisse, die daraus entstehen und wie sind die Kämpfe einzuordnen? Er hat ja eigentlich eine sehr politische Theorie geschrieben, ne, soweit. Er beginnt mit der Erscheinungsform, nämlich was wir alle sehen, wenn wir in diesem Kapitalismus unterwegs sind, der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung. Und die einzelne Ware als seine Elementarform. Deshalb beginnt er erstmal mit der Analyse der Ware. Die werde ich jetzt überspringen, ja, weil das würde zu viel. Erst im 4. Kapitel kommt er zu dem Dreh- und Angelpunkt dessen, was den Mehrwert bildet. Du bist ja gerade drauf eingegangen. Es ist die wahre Arbeitskraft. Er fragt, woher kommt eigentlich dieses mehr Geld, dieses mehr an Gewinn? Und er guckt sich immer an, ah ja, was haben die ökonomischen Theorien bisher dazu gesagt? Es kommt aus der Zirkulation, aus dem Handel. Das denken ja heute eigentlich auch immer alle. Nein, sagt er, stimmt nicht, kommt nicht dazu. Es kommt aus der Arbeit, weil es gibt ja die Lohnform, eine ideologische Form. Lohn für Arbeit. Nein, sagt er, stimmt nicht. Und dann kommt er zu dem Punkt, erstens, es gibt die notwendige Arbeit und das, was für die Reproduktion der wahren Arbeitskraft nötig ist. Erstens, die Voraussetzung ist, die Arbeiter müssen doppelt frei sein, und zwar frei von Produktionsmitteln. Sie können also selber keine Fabrik oder sich selber ernähren und frei ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Das ist bekannt, das ist die erste Voraussetzung. Und zweitens ist, sie arbeiten mehr, als sie für die Reproduktion ihrer Arbeitskraft brauchen. Brauchen sie 3 Stunden, um sich zu reproduzieren, und arbeiten sie 8, dann sind 5 Stunden das Geld, was der Kapitalist erhält, also die Mehrarbeit. Und es ist nicht so, dass es einen festen Punkt gibt, was heißt es eigentlich, dass ich meine Arbeitskraft reproduzieren kann. Das kann man aktuell ja auch sehr schön sehen. Es ist stark umkämpft, was eigentlich Menschen brauchen, um sich zu reproduzieren. Darum gehen ja gerade die ganzen Kämpfe um Löhne und Lohnerhöhungen, Mindestlöhne und so weiter. Marx geht also von diesem Arbeitsbegriff auch, von dem Arbeitsbegriff in der Lohnarbeit sozusagen. Und ich lese mal das Zitat vor, weil das ist der Anschluss, wo Feministinnen sich dann mit ihrer Kritik angeschlossen haben oder ihre Kritik begonnen haben, jedenfalls in den 80er Jahren. Also in Kapitel 4 steht am Ende, sie sind jetzt doppelt frei, die Arbeiter und so weiter. Und dann kommt der ehemalige Geldbesitzer, schreitet voran als Kapitalist. Der Arbeitskraftbesitzer folgt ihm nach als sein Arbeiter, der eine bedeutungsvoll schmunzelnd und geschäftseifrig, der andere scheu, widerstrebsam wie jemand, der seine eigene Haut zum Markt getragen und nun nichts anderes zu erwarten hat als die Gerberei. So, das ist sozusagen das Tramram, wo dann die Feministinnen sagten, halt, hinter diesem Arbeiter steht die Frau des Arbeiters. Diese Frau reproduziert ja die wahre Arbeitskraft. Und das war sozusagen die eine der ersten simpelsten Weisen, feministisch im Anschluss an Marx zu denken. Die Bielefelderin, kennt ihr die Maria Mies noch und so? Also Benhold Thomsen. Die haben ein Buch geschrieben damals in den 80ern, Frauen, die letzte Kolonie. Und sie haben gesagt, ja, hinter dem Arbeiter steht die Hausfrau. Gerade der Prozess, gerade die Hausarbeit und die nicht entlohnten und völlig unbezahlten Tätigkeiten sind integraler Bestandteil des Kapitalismus. Und da hat Marx keinen Blick drauf geworfen. So sagten in den 80ern die Feministinnen oder viele. Und die hierarchisch-geschlechtliche Arbeitsteilung, die eben Frauen zu Hausfrauen im weitesten Sinne stempelt, also denen, die umsonst und unbemerkt von irgendwelchen Wichtigkeiten und politischen Verhandlungen diese Reproduktions-, Erziehungsarbeit und so weiter machen, die führt auch dazu, das hattet ihr auch als Frage, dass die zu unbezahlten, aber auch zu billigen Lohnarbeiterinnen abgestempelt werden, weil das ja mit den Frauen sich das verknüpft, dass sie eigentlich nicht so viel wert sind, diese Arbeiten, die Frauen sind und die Frauen machen. Und dann haben Maria Mies und Co. gesagt, also, Marx sagt der Proletarier, wir sagen die Hausfrau. So, das ist natürlich eine enorme Zuspitzung. Und dieser Streit wurde ganz stark geführt. Und dann wurde die Frage so gestellt und diskutiert, was ist produktive Arbeit? Ist Hausarbeit, die ja den Menschen, der die wahre Arbeitskraft dann darstellt, reproduziert, eigentlich produktive Arbeit? Ist es keine produktive Arbeit und so? So wurden diese Streits geführt. Und ein zweiter wichtiger Name neben den Bielefelderinnen, Frauen, die letzte Kolonie geschrieben haben, ist Christel Neusüß. Sie hat 1985 ein Buch geschrieben, Die Kopfgeburten der Arbeiterbewegung oder Die Genossin Luxemburg bringt alles durcheinander. Und ich komme da später noch länger drauf. Und sie hat den Ansatz verfolgt, dass Marx in seiner Analyse vor allem den männlichen Menschen im Kopf gehabt hat und die speziell männlichen Muster von Arbeit, von Produktivität und sozialem Handeln. Und sie kritisiert den, und das ist sozusagen stellvertretend für viele, die das gemacht haben, den Marxischen Arbeitsbegriff als einen reduktionistischen. Und zwar in den folgenden Punkten. Sein Arbeitsbegriff ist rational planend. Zweitens, hier fehlt die Arbeit, die dieser Logik von rational planend nicht folgt. Haus-, Beziehungs-, Aufziehungsarbeit. Heute heißt es Care-Arbeit, Care-Ökonomie. Damals haben sie es Aufziehungs-, Erziehungsarbeit genannt. Und Marx geht, das ist ihr dritter Kritikpunkt, von einem fertigen, warenproduzierenden Arbeiter aus, erwachsen, gesund und ohne Sorgeansprüche und übersieht die Mütterarbeit, die bereits im Produkt der Arbeitskraft steckt. Und viertens gibt Marx vor, das sei die allgemein menschliche Arbeit, die er untersucht, aber er meint eigentlich nur die kapitalistische, warenproduzierende Arbeit. Und sie fängt ihr Buch an, sie ist irgendwie 88 gestorben, 85 hat sie noch dieses relativ viel gelesene Buch mit den Kopfgeburten der Arbeiterbewegung geschrieben, was meine Mutter zu Marx sagen würde. So war die Diskussion. Und sie versuchen damit eine Art andere Sicht in diese marxische Analyse zu bringen. Natürlich stimmt es, ich möchte jetzt mal zu so einer Zurechtrückung kommen, weil die Gegenposition, das wäre zum Beispiel Frigga Haug, ihr kennt sicher dieses historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus. Da sind auch so Feminismusbegriffe in einem Band, da kommt noch ein zweiter, zusammengesammelt. Frigga Haug hat sehr stark die Arbeit gemacht zu sagen, es ist nicht ausgearbeitet, aber Marx hat zum Beispiel, und ich habe es nachgelesen, das stimmt, die Bedeutung der Reproduktionsarbeit für die Dynamik des Kapitalismus gesehen und er hat sie in einer Fußnote, nämlich Fußnote 120 auf Seite 417, erwähnt. So ist es auch. Auch er hat ja die Arbeitsteilung gesehen. Er hat zum Beispiel geschrieben in der deutschen Ideologie, das ist MEW 3, also diese Marx-Engels-Werke, ne? 3, und das ist Kapital ist 23. Ihr sagt, wenn ich komisch was voraussetze oder zu einfach werde. Die erste Arbeitsteilung ist die im Geschlechtsakt. So, okay. Also es gab sozusagen Ansätze dazu, aber was man auf jeden Fall festhalten kann, ausgearbeitet ist es nicht. Das heißt, dass natürlich seine Analyse, das würde ich jetzt so sagen, im Kapital weitgehend auf die Arbeit im Lohnarbeitsverhältnis, die Dynamiken, die sich darum gruppieren, die davon ausgelöst werden, konzentriert. Und dass er zwar die Voraussetzung, auch die Ausbeutung der Erde wird ja erwähnt im Kapital, ne, dass er die benennt, aber dass die sozusagen nicht im Zentrum der Analyse stehen. Und was stimmt und was bis heute so geblieben ist, würde ich sagen, ist, dass die Marx-Rezeption und die Beziehung, die sich auf linke, die Theorien und die Bewegung, die sich auf linke marxistische Analysen beziehen, Fragen von Reproduktion und Geschlechterverhältnissen immer wieder ein Stück zur Seite rücken und theoretisch, politisch, das für die Frage Kapitalismus nicht die zentrale Rolle spielt. Das heißt, da gibt es dann die Begriffe der feministischen Kritik. Es ist ein strategisches Schweigen, was durch die Konzepte nahegelegt wird, die gebräuchlich sind. Es ist eine Ausblendung. Es ist ein zum Schweigen bringen, weil es nicht als systemischer Moment, systematischer von Kapitalismus, auch heute des globalisierten Kapitalismus betrachtet wird und damit bestimmte Bereiche einfach immer wieder wie so ein, bei so einer Kamera aus dem Fokus rechts und links rausfallen. Und ich würde jetzt gerne zu einem Vorschlag kommen, wie man das sozusagen in, wie nennt man das so schön, aufhebender Kritik zusammenbringen kann, welche Vorschläge es da gibt und ja, wie sozusagen Geschlechterverhältnisse, und da komme ich jetzt zu Punkt 3. Genosse Rosa Luxemburg bringt alles durcheinander. Oder wie Geschlechter als Produktionsverhältnisse eben auch des Kapitalismus gefasst werden, als Vorschlag. Und vielleicht noch eine Anmerkung zu dem zweiten Punkt, was natürlich eine ganz schlagende Geschichte ist, gerade weil ihr hier auch aus so einem Arbeitsforschungsbereich kommt, den Teil fürs Ganze nehmen. Das ist ja ein Teil der Cultural Studies, rauszufinden, wo ein Teil fürs Ganze genommen wird. Zum Beispiel, wenn Arbeit gesagt wird, wird in der Regel Erwerbsarbeit gemeint. Ne? Das sind ja so ganz lange feministische Kämpfe auch zu sagen, dass man das beziffert, um welche Arbeiten es geht und nicht den Teil fürs Ganze zu nehmen, sondern zu sagen, ah ja, es geht um Erwerbs- und es geht um die Nicht-Erwerbsarbeit. Das ist ja inzwischen auch ein bisschen in der autonomen politischen Bewegung ein bisschen mehr, aber auch nicht konsequent in der Diskussion. Ist es okay vom Tempo? Und ich finde super. Kommt ihr mit oder ist es langweilig? Ich bin noch hier. Okay. Also Punkt 3. Die Genossin Rosa Luxemburg bringt alles durcheinander, Geschlechter als Produktionsverhältnisse. Es ist verrückt. Bis 2007 gibt es Zeitschriftenartikel, wo Rosa Luxemburg, hier zum Beispiel Utopie Kreativ und so, von der Rosa Luxemburg Stiftung, naja, da ist es vielleicht auch nicht so verrückt, wo Rosa Luxemburg bis heute als Bindeglied zwischen Marxismus und Feminismus gilt. Obwohl sie absolut keine erklärte Feministin gewesen ist. So. Und ich habe jetzt nochmal rausgekriegt, weil ich dachte, warum hat Christel Neuses ihr Buch Sie bringt alles durcheinander genannt? Und es hat Kautsky hat damals über die Genossin Rosa Luxemburg gesagt, bei der geht alles durcheinander. Da geht Privates und Konkretes und Abstraktes und so alles durcheinander. Das ist, weil sie auch immer so Privatfragen, sogenannte Privatfragen in ihre Analysen mit einbezogen hat. So. Aber das fand ich jetzt ganz schön zu lesen. Da geht alles, da sind die Ebenen nicht mehr getrennt. Da geht es um Partei und da um Privat, das kann doch nicht sein. So. Also völlig empört. Na gut. Was sind also die Punkte bei Rosa Luxemburg, die sozusagen von den Feministinnen aufgegriffen und zu so einer Versuch, Geschlechter als Produktionsverhältnisse, Kapitalismus, Feminismus zu integrieren, genutzt wurden und auch weiter genutzt werden, zum Beispiel von mir oder auch hier Frigga Haug und so weiter. Also, was sind die Voraussetzungen für das Kapital? Im Kapital selber gibt es bei Marx ein Kapitel, die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Sagt euch das was? Das heißt, dass eigentlich, das geht davon aus, dass die Geburtsstunde des Kapitals mit der Zerstörung aller nicht-kapitalistischen Produktionsweisen einhergeht und Lebensweisen einhergeht und darauf angewiesen ist. Das heißt, es gibt so eine Art ursprüngliche Enteignung, das Land ist weg, die das Wissen zum Beispiel auch, wie man sich selber reproduziert, Subsistenz und so weiter. Und darauf baut der Kapitalismus auf. Und diese kleine, aber entscheidende Veränderung, die Rosa Luxemburg in ihren Kolonialismus-Theorien eingeführt hat, ist, dass sie sagt, der Kapitalismus ist in jeder Phase auf eben diese nicht-kapitalistischen Gesellschaftsschichten und Formen angewiesen. Es ist keine einmalige Sache. Er ist darauf angewiesen und das noch weitergehende ist, er stellt sie immer wieder her. So. Kurz gefasst, das ist jetzt auch die Begrifflichkeit von Rosa Luxemburg, der Kapitalismus braucht für sein Bestehen und für seine Reproduktion ein Hinterland, welches nicht nach kapitalistischen Gesetzen funktioniert. Das heißt, Feministinnen haben dies weitergedacht, und zwar ist es eine Metapher, dieses Hinterland. Es ist kein Land sozusagen. Die Spaltung ziehen sich quer durch alle Länder. Und Feministinnen haben dies weitergedacht für zwei Verhältnisse zunächst, für Verhältnisse globaler Norden, globaler Süden, also und für also damit für Kolonialismus und Rassismus. Also auch in diesen Ländern gibt es ja diese Nord-Süd-Verhältnisse. Ich meine das jetzt nicht nur global. Und zweitens für das Verhältnis der Geschlechter. Das heißt, um jetzt auf die Geschlechterverhältnisse-Frage zurückzukommen oder darauf zu fokussieren, die permanente Wiederherstellung von hierarchischen Geschlechterverhältnissen und Geschlechterungleichheiten sind demnach ein zentraler, wenn auch nicht so sehr auf den ersten Blick sichtbarer Bestandteil für kapitalistische Reproduktion. Gramsci, sagt euch Gramsci was? Das ist ein marxistischer Theoretiker, der viel weiter gedacht hat, der den Begriff der Hegemonie eingeführt hat. Wie reproduzieren sich kapitalistische Gesellschaften auch über Sinngebung und über Alltagsverstand, nicht nur über die Hard Facts der Ökonomie, sondern auch über kulturelle Fragen, über Rassismen, über Religion und so weiter. Der hat gesagt, die Geschlechterverhältnisse sind sowas wie ein marginalisiertes Zentrum kapitalistischer Hegemonie. Frigga Haug hat das als kapitalistisches Patriarchat bezeichnet. Ich zitiere mal, wie sie das versucht zu beschreiben. Als kapitalistisches Patriarchat bezeichnen wir ein Zivilisationsmodell, in dem sozial konstruierte Männlichkeit mit ihren Formen von Effektivierung, Konkurrenz, der Abstraktion vom lebendig Körperlichen und Alltäglichen sich verbunden hat mit der Regulationsform von Markt und Profit. Diese Gesellschaftsform muss einhergehen mit Frauenunterdrückung und Marginalisierung und einer gleichzeitigen Marginalisierung und Vernachlässigung der Bereiche des Sozialen, der Menschlichkeitsentwicklung, des Ökologischen. Das heißt, hier ist sozusagen in Überwindung dieser ersten Versuche, ist Frauenarbeit produktiv für die wahre Arbeitskraft oder nicht, der Versuch, Geschlechterverhältnisse als eine Form zu denken, in der gesellschaftlich notwendige Arbeiten organisiert und zugleich auch teilweise unsichtbar gemacht werden als ihre Voraussetzung. Und das wird natürlich kulturell abgesichert, weil Geschlechterverhältnisse ja nach wie vor relativ viel naturalisiert werden und sozusagen bestimmte Arbeiten, die sozusagen sogenannte Frauen- oder Zuarbeiten, Reproduktionsarbeiten sind, auch nicht sozusagen den Stellenwert hat, dass man sich selber da ernst nimmt, wenn man denkt, ach so, spülen oder so. Also das sind ja auch Prioritäten, die da geschaffen werden, Marginalisierung, Hierarchisieren und so weiter. Also würde ja niemand sagen, da kriegt man jetzt 50 Euro die Stunde für, wenn ich jetzt heute nach Hause gehe und spüle. Das ist sozusagen im eigenen Verstand schon gar nicht als eine bedeutsame Arbeit drin. Ein zweiter Aspekt, der Punkt soweit erstmal, und was da auch, und auch wieder, finde ich, ein sehr guter Anschluss an eine aufhebende Marx-Kritik in feministischer Perspektive, ist Zeit. Das Zentrum Marx'scher Herrschaftsanalyse ist ja die Zeit, nicht die Arbeit, sondern die Arbeitszeit, weil der Verkauf der wahren Arbeitskraft, wie viel Zeit braucht es für die Reproduktion? Also, und das ist gesellschaftlich ausgehandelt, kein objektives Ding, sondern das sehen wir ja gerade, wie Löhne runtergehen und so weiter. Und wie viel bleibt dann für Abschöpfen für den Kapitalisten? Ich spreche es jetzt so schlicht, aber ihr könnt es als Verhältnisse denken, glaube ich. Herrschaft ist in unserem Zivilisationsmodell sichtbar zu machen an der spezifischen Verausgabe und Vernutzung von Zeit. Und das führt in den Kern sozusagen, wenn man solche Metaphern mag, von Herrschaft. Und da sieht man auch, welche da geht es auch immer heute um Zeiteinsparnis, schneller arbeiten, schneller irgendwas machen, also effektiver. Und was geschieht mit den Tätigkeiten, Bereichen, Notwendigkeiten, die solchen Kalkülen nicht unterworfen werden können? Das ist eigentlich ein ganz großer Subtext der Dynamik des jetzigen Kapitalismus oder Neoliberalismus, wie man es immer auch nennen will. Und die werden dann sozusagen gesellschaftlichen Randgruppen überlassen. Das sind nicht nur die Hausfrauen, ne? Wie am Anfang der 80er die Hausfrauisierung. Das sind auch Ein-Euro-Jobber, das sind auch die Putzfrauen, die Ärztinnen sind aus Polen in West-Berlin, ja, zumindest, oder je nachdem, wo die Grenze verläuft. Und das heißt, das ist ein ganz großes System von Hierarchisierung und, wie nennt ihr es, Spaltungslinien, die da entstehen und die auch hergestellt werden. Das lässt sich ja beobachten. Und was wichtig ist, dass dies herzustellen und auch die Abwertungen, die damit einhergehen, herzustellen. Für bestimmte, ja, Rassismus ist eine strukturelle Abwertung, dass das ein wichtiges Moment ist, um die Dynamik des Kapitalismus zu verstehen. Und es geht bei der Aneignung um Zeit eben nicht um eine quantitative Frage. Das ist auch nochmal sehr bedeutsam, sondern es geht bei Aneignung um Zeit oder bei Verfügung über Zeit, geht es um die Entscheidung über Entwicklungsräume. Wem wird zugestanden, sich zu entwickeln? Was ist Entwicklung? Ist das als Gedanke klar, dass es nicht nur ein quantitatives Moment ist, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel, um mich zu reproduzieren, vor 20 Jahren einen coolen Unijob hatte mit 10 Stunden die Woche und 1000 Mark oder so, brauche ich heute 30 Stunden. Das entscheidet über meine Entwicklungsräume. Wahrscheinlich geht es allen hier so, dass sie mehr arbeiten müssen, um sich irgendwie finanzieren zu können. Und das entscheidet darüber, was ich in dieser Zeit entwickeln will. Das heißt, Zeit ist auf struktureller, politischer, institutioneller Ebene, wie wird da über Zeitverfügung, als auch die Einteilung meines Lebens, jeder Moment meines Alltags hat diese Konfrontation mit der Frage, wie kriege ich das noch hin, die Zeit zu finden, um das zu machen, wenn ich so viel arbeiten muss oder was auch immer für Zeitfragen jede sich stellen muss. Oder Leben für den Lebenslauf ist ja auch so ein neueres Phänomen. Ne? Wie gestalte ich mein meine Bewerbungsmappen und was ist das für ein Blick, wenn ich das, um mich bewerben zu können, nach außen richte? Wie gestalte ich also meine Zeit, um es für bestimmte Fragen wertvoll zu machen? So. Das meine ich mit. In dieser Denkweise geht es nicht um eine Verortung von Frauenunterdrückung und auch nicht um Frauen im engsten Sinne, sondern um eine Produktionsweise und eben auch, um die Produktionsverhältnisse dieses kapitalistischen Patriarchats, die Regulationsprinzipien, wie diese auf Unterwerfung von bestimmten Gruppen, viel eben auch immer in der Form der Geschlechterverhältnisse funktionieren. Und ich glaube, das habe ich aber eben schon gesagt, dass es sich mit diesem, ich würde mal sagen, ganz platt, Siegeszug von neoliberalen Ideen und Überzeugungen, dass sich weiter zuspitzt, weil der Arbeitsbegriff, der entworfen wird, immer mehr auf Wettbewerb, Innovation und Profitorientierung und so weiter sich zuspitzt. Aber das jetzt nur mal so als Klammer auf Klammer zu. Und das heißt, die Geschlechterverhältnisse als Form zu betrachten, das ist auch in der feministischen Ökonomie ziemlich weit ausgearbeitet worden, im Anschluss an Marx, heißt, die Verhältnisse der Regelung von Produktion und Reproduktion mit in den Blick zu nehmen und nicht, was oft passiert, bei einem vermeintlich geschlechtsneutralen Blick, dass die Reproduktionsseite als gegeben vorausgesetzt wird. So. Und sich darüber politisch in den eigenen Köpfen und so weiter überhaupt keine Gedanken gemacht wird. Ist das als Gedanke klar oder soll ich da noch ein Beispiel zu sagen? Beispiele sind immer gut. Ja. Also Produktivität, ich mache ein super einfaches Beispiel. Produktivität wurde mal von einer kanadischen Soziologin untersucht, warum es kein geschlechtsneutraler Begriff ist, sondern der schließt unbezahlte Arbeit, die keinen Gewinn auf dem Markt bringt, aus. Und das heißt, Produktivität ist insofern praxisrelevant für alle Ökonomien, wenn wir nämlich sagen, Deutschland ist wieder Exportweltmeister und so, ja. Ist es ja jetzt fast nicht mehr. Es ist die Basis des UN-Systems der volkswirtschaftlichen Rechnung, diese Produktivität zu messen. Das heißt, es ist die Grundlage für die ganzen ökonomischen, politischen Planungen, für alle Erfolgsmeldungen und so auf der Welt. Das schließt aber per Konzept überhaupt unbezahlte Arbeit und alle Arbeiten, die unter diesem Produktivitätsbegriff nicht fassbar sind oder im Bruttosozialprodukt dann eben auch nicht auftauchen, aus. Und über diese Konzepte, und da kann man sich, glaube ich, 30.000 Konzepte angucken, gibt es ganz viele, die organisieren nicht nur das eigene Denken, was ist produktiv, was nicht. Okay, im Alltag denkt man da anders drüber nach, aber auch politische Institutionen, staatliche, überstaatliche, wie jetzt G8-Geschichten, diese sind organisiert durch solche Konzepte, die eigentlich alle, man könnte sagen, zugespitzt geschlechtsneutral sind und damit die Geschlechterverhältnisse weiter organisieren. Und das heißt auch, als Gegenarbeit, dagegen arbeiten heißt, das ins Bild zu holen, geht ja gar nicht, weil es gibt dafür keine Zahlen. Es gab mal so eine, es gibt eine sehr witzige Finanzexpertin, eine feministische in der Schweiz, Mascha Madörin heißt die. Sagt euch das was? Die macht ganz politisch praktische Arbeit, ist sehr links- und Börsenkritikerin, also wunderbar. Und die hat mal eine Studie gemacht für die Schweiz, die bezieht sich auf eine Arbeitszeitanalyse in der Schweiz. Und da hat sie als ein ich sage das nur als ein Beispiel, was würde wohl passieren, wenn man zu marktüblichen Löhnen bezahlen müsste, was allein Frauen leisten, wenn sie unbezahlt Mahlzeiten zubereiten, Geschirr waschen, Tisch decken? Blöd, ne? Und dann sagt sie, das entspricht der Wertschöpfung, die größer ist als diejenige des gesamten Finanzsektors in der Schweiz. Und dieser ist so groß wie in keinem der Nachbarländer. Also wenn man das so umrechnen würde. Das heißt nicht, die Forderung Lohn für Hausarbeit, ne? Das wäre so 70er gewesen, sondern das heißt, sichtbar zu machen, was sozusagen strategisch in den Konzepten, in den Köpfen zum Schweigen gebracht wird. Okay. Ich komme zum vierten Punkt, den habe ich jetzt aber umgedreht. Ich würde jetzt erstmal auf diese aktuellen Beispiele noch, das schließt sich ganz gut an, glaube ich, an das für eine Kritik am globalisierten Kapitalismus mit dieser feministisch-marxistischen Denkweise was sagen. Ist es noch okay mit der Zeit? Ja. Sind noch zwei Punkte oder ist es okay vom? Ja, ist okay. Gut. Ich hoffe, das Beispiel ist gut. Ich weiß es nicht. Und zwar werden aktuell, ich habe was Aktuelles genommen. Zurzeit verhandelt die EU Economic Partnership Agreements mit Afrika. Wisst ihr davon? Und die sollen jetzt eigentlich Ende des Jahres ausverhandelt werden. Und die betrifft, glaube ich, fast alle afrikanischen Länder. So ohne Ausstiegsklausel und so für 20 Jahre Laufzeiten. Also es ist zwar umkämpft, aber das waren die Pläne. Und es wird ja unter dem Ziel, das erklärte Ziel ist Entwicklung, Anschluss an den Weltmarkt, Armutsbekämpfung. So. Und ich habe viel bei dieser G8-Geschichte gemacht und ich fand, dass eigentlich feministische Kritik da sehr unterbelichtet ist und dass damit aber auch Kritikmöglichkeiten gegen G8 aufgegeben worden sind. Und das ist jetzt so ein Beispiel dafür. In Ländern des Südens, und zwar südlich der Sahara, macht, also jetzt für afrikanische Länder, südlich der Sahara macht die sogenannte informelle Arbeit von lokalen Bauern und Kleinhändlern, Bäuerinnen und Kleinhändlerinnen, etwa 70% der Wirtschaft aus. Darunter sind 70-80% Frauen. Was jetzt die EU will, ist Exportorientierung und Handelsliberalisierung. Und das heißt, sie zerstört genau die Existenzen in diesen Ländern, weil das Armutsproblem, was sie da sich so entwerfen soll, mit freiem Marktzugang, freiem Handel und der Freiheit für Investoren gelöst werden. Das ist ja klar, das ist natürlich auch eine umstrittene Geschichte. Aber man weiß inzwischen, seit Handelsliberalisierung und Privatisierung sich durchsetzen, hat sich die Armut weltweit vergrößert und die Ungleichheiten haben sich verschärft. Und die Zahlen sind, glaube ich, jetzt aus dem UN-Bericht. Das Einkommen der 500 reichsten Menschen ist inzwischen höher als das der 416 ärmsten Millionen. So, UN-Bericht 2006. Und dass dies so wenig wahrgenommen wird, also jetzt über so eine vielleicht Linke hinaus, ist nicht nur eine Klassenfrage, sondern auch eine Geschlechterfrage, weil welche Arbeiten eben zur Ökonomie überhaupt zählen und welche nicht. Und das regeln ja viel Geschlechterverhältnisse und geschlechtsspezifische Arbeitsteilungen. Und zum Beispiel basiert der Weltbankbegriff von Armut darauf genau, dass alles, was unter diesem, was ich gerade gesagt habe, diese 70-80% der Volkswirtschaften südlich der Sahara, dass das auf einer kostenneutralen Selbsthilfelandwirtschaft basiert, die ganz mehrheitlich von Frauen praktiziert wird, die für die Ernährung zuständig sind. Das heißt, dass diese Ernährungssicherheit durch einen Begriff von Armut, der eigentlich ein monetärer Begriff von Armut ist, bei der Weltbank ganz klar, aber ich weiß nicht, manchmal nicht, wie weit der in die Linke hineinreicht oder in linkere Strömung, solche Lebensformen, die für Ernährungssicherheit sorgen, faktisch zu einem Armutszeugnis herabwürdigt und überhaupt keine alternativen Entwicklungskonzepte sichtbar macht. So, das vielleicht als Beispiel, ein Beispiel zu globalisierten Kapitalismus und zu der Frage, es ist nicht eine sogenannte ursprüngliche Akkumulation, die abgeschlossen ist, sondern genau das wiederherzustellen ist sozusagen das Blut, ja, oder wie nennt man das, das frische Fleisch oder so, des Kapitalismus, weil da sozusagen wieder neue Märkte, hört sich jetzt schon so bescheuert an wie die FDP, aber neue Ressourcen und Profite möglich gemacht werden durch die Umstellung sozusagen auf. Und das passiert eben nicht nur jetzt Afrika, der unentdeckte Kontinent, sondern es passiert periodisch wieder in Enteignungsform, die man beobachten kann weltweit als Dynamik. Vielleicht so das als aktueller Bezug. Okay. Jetzt der fünfte Punkt und vorletzte. Marx' Lehre vom Fetischcharakter und die Geschlechterverhältnisse oder warum erkennen wir Herrschaft nicht? Fetisch. Das ist jetzt ein bisschen gewagt. Aber Geschlechterverhältnisse mit anzugucken, sind auch eine Frage von, was erkennt man, was liegt im Fokus und was nicht? Und was denkt man eigentlich als Möglichkeiten oder Voraussetzungen für Veränderung und was nicht? Marx' Fetischkapitel, das ist ja dieses Kapitel 1.4, ne? Der Fetischcharakter der Ware, für die, die das Kapital in Auszügen gelesen haben, vielleicht war das dabei. Ich würde das so sagen, ich komme aber aus so einer bestimmten Kapitallektüre-Schule, nämlich Haug und Haug. Ich weiß nicht, Michael Heinrich hat da vielleicht eine andere Idee zu, aber ich sage jetzt mal meine. Und zwar hat sich Marx die Frage vorgelegt, warum erkennen wir eigentlich die Formen, in denen wir handeln, nicht? So, was ist da so verstellt? Und da ist das Beispiel Lohnform ja eine objektive Gedankenform. Wir müssen darin handeln und wir sind orientiert in der Weise, darin zu handeln, Lohn für Arbeit zu kriegen und über Lohn irgendwie an unser Geld zu kommen. Aber wir können das erkennen und kritisch erkennen, wir können es aber nicht durchbrechen unbedingt. Und dieses objektive Gedankenform, Denkweisen, würde ich sagen, dass das gilt für die ganze Waren-Wertform-Frage, aber es gilt auch für Geschlechterverhältnisse ganz oft, indem das immer wieder auch naturalisiert und in diese Hierarchisierung gepackt wird. Und im Anschluss an Marx bin ich ja schon drauf eingegangen, auf Gramsci. Was heißt es eigentlich, in bestimmten Selbstverständnissen sich zu bewegen? Oder was heißt es, die Form, in denen sie organisiert sind, zu erkennen? Das ist natürlich eine Arbeit des Erkennens, die total schwierig ist, wenn man, wie ich gerade als Beispiel hatte, zum Beispiel gar nicht die Zahlen hat zu sagen, hier, das ist Tischdecken. Ich meine, da denke ich ja selber, was für eine Scheiße, Tischdecken soll so viel wert sein wie dieser Börsensektor der Schweiz. Also dieses in den eigenen Köpfen, aber auch in den Formen, in denen wir handeln, zu durchbrechen und zu erkennen, was sind es eigentlich für Formen, die Produktion und Reproduktion regeln und wie werden die naturalisiert, wie werden die im Alltag hergestellt, in unserem eigenen Denken auch, aber auch politisch institutionell, sodass uns das als Nahelegung auch erscheint, in bestimmten Weisen zu denken. Und meine Ansicht wäre zu sagen, oder meine These ist, dass die Geschlechterverhältnisse auszublenden eigentlich viel Möglichkeiten der Kritik an Kapitalismus mit ausblendet. So. Und dass deshalb geschlechtsspezifische Analysen, aber auch natürlich welche, die Kolonialismus und Rassismus mit einbeziehen, ich konzentriere mich jetzt auf geschlechtsspezifisch, dass die ein anderes Erkennen von dem ermöglichen, was die Voraussetzungen für Herrschaft und von kapitalistischer Herrschaft, von Neoliberalismus sind. Ich habe zum Beispiel, wenn es um Privatisierung geht und Profite. Es gibt Ökonominnen, Feministische, die behaupten, jeder Profit hier ist eigentlich eine unsichtbare Verschiebung in den Privatbereich, in den sogenannten Privatbereich. Jeder Profit heißt auf der anderen Seite eine Verschiebung in Anforderungen in dem Reproduktionsbereich und ist nicht einfach ein aus dem Nichts entstehender Profit. So. Also wenn man diese zwei Seiten nochmal anguckt, wird das sozusagen aufgefangen oder was wird auch ökologisch zum Beispiel überhaupt nicht aufgefangen? Was passiert eigentlich, wenn ich das Gesamtverhältnis betrachte? Und das ist bei vielen marxistischen Zugängen oft nach wie vor ausgeblendet sozusagen. Und deshalb glaube ich, dass die geschlechtsspezifische Sichtweise auf diese Dynamiken eine andere Erkenntnismöglichkeit bietet und dass man auch aufhören muss, Geschlechterverhältnisse wie so objektive Gedankenformen zu betrachten. Klar, da gibt es inzwischen viel trans, queer, lesbisch, schwul, Butler und Co. Wissen um Heteronormativität und so. Und trotzdem ist das eine Wissenssektion, ein Wissenssegment, was nicht unbedingt in kapitalismuskritisches Wissen eingegangen ist. Also würde ich jetzt mal so von meinen Debatten her behaupten. Und ich fand es auch bei G8 auch nicht so, dass es sozusagen so ein wichtiger Wissensbestand wird. Das heißt, nochmal zurück zu dieser Gramsci-Aussage, dass Geschlechterverhältnisse sowas wie ein marginalisiertes Zentrum kapitalistischer Hegemonie sind. Die kommt ja nicht nur von oben, sie wird auch gelebt. Und da geht es auch um Sinnstiftungen. Wem wird Sinn zugemessen und wem? Also nicht wem als Person, sondern welchen Bereichen und welchen nicht. Und dass da eigentlich viele Chancen für Veränderungen liegen, das anzugucken, wie das sozusagen eingebettet ist in diese gesellschaftlich herrschenden Formen auch und nicht durchbrochen wird. Und sich darum politisch, theoretisch, in Bewegung mehr Gedanken zu machen. Und das heißt, Hegemonie kommt eben nicht nur von oben, sie wird gelebt und diese Wertung und Wichtigkeiten in unseren Lebensweisen und den verschiedensten Lebensweisen sind oft mit Geschlechterfragen verbunden. Und ich stelle es mir immer so vor, Geschlechterverhältnisse sind darum wie Knotenpunkte im globalen Netz von Macht und auch in Strukturen und in Glaubenssystemen nach wie vor. Und ich glaube, zum Thema Glaubenssystem, dass die Delegitimierung von Kapitalismus und durch ihn geformte Verhältnisse erfolgreicher sein kann, wenn man das mitbenennt, was sozusagen da mit auch bei neoliberalen Entwicklungen sozusagen auch schon mitentwichtet wird, wenn man dem sozusagen andere Sachen entgegensetzen könnte. Ich komme jetzt zum letzten Punkt. Kann ich ganz kurz machen, weil wir sind, glaube ich, über der Zeit, ne? Habt ihr? Das ist okay. 5 Minuten, ja? Wie weit flog die Tomate und wohin flog sie nicht, habe ich den genannt. Vor 10 Jahren gab es von Pietro Ingrao und Rosana Rosanda ein Buch zu den neuen Widersprüchen des Kapitalismus. Und die stellten sich die Frage, warum schafft es die Linke nicht, die neuen Widersprüche so zu analysieren, dass sie breiteren Eingang finden in diese Debatte, die durch Sachzwänge bestimmt ist und die öffentlichen Diskussionen, wo die Sachzwänge so dominieren und so weiter. Und sie sagten, und das sind, ich habe die jetzt genommen, weil sie eben nicht aus dieser feministischen Ecke kommen, dass sich die Linke durch die Art und Weise der Theoriebildung und die Erneuerung von Handlungs- und Politikfähigkeit selbst verstellt und dass sie immer noch verkürzte Konzepte transportiert. Und dabei maßen sie dieser vermeintlichen Geschlechtsneutralität einen großen Stellenwert zu. Und sie sagen, dass die ganze soziale Exklusion, die gerade stattfindet oder damals so erstmal so sichtbar wurde, dass sie irgendwie so eine geschichtliche Bedeutung kriegt, die Marginalisierung, die ökologische Zerstörung und die wachsende Anzahl von sich ethnisch präsentierenden Konflikten und Kriegen, dass sie nicht mehr fassbar sind mit traditionellen Kategorien und Herangehensweisen linker Politik und Theorie und dass es immer noch das Festhalten an alten Befreiungsperspektiven gibt. Und die basieren zu sehr auf einem erwerbsarbeitszentrierten Gesellschaftskonzept. Und das sagen sie, sind halt nach wie vor hauptsächlich männliche Vergesellschaftungsformen. Und ich möchte dazu sagen, was ich ganz wichtig finde, ist es loszutrennen und es als die Frage von Subjektpositionen zu begreifen, die natürlich auch mal Frauen ausfüllen können. Wir haben ja auch eine Kanzlerin und so weiter. Aber was sind eigentlich Vergesellschaftungsformen, die welche Arbeiten, Tätigkeiten, Bedeutung wichtig finden oder wichtig, als wo die enthalten sind und welche sind es nicht? Und sie sagen, der Perspektivwechsel muss dahingehen, eine Horizontverschiebung zu machen, die die anderen menschlichen Lebensbereiche und politische Subjekte stärker in den Blick nehmen. Und es ist eine Abkehr von einer Sichtweise, die sie als männlich bezeichnen, weil sie von Körper, also männlich in Anführungszeichen, also eine Subjektposition mit bestimmten Bedeutungen, weil sie von körperlichen Befindlichkeiten, Gefühlen, Zeiten der Reproduktion abstrahiert. Und ich glaube, dass es mit dieser Verbindung hin zu welche Subjektpositionen, ich weiß nicht, wir können das ja gleich in der Diskussion nochmal, welche Subjektpositionen werden eigentlich gerade in dieser kapitalistischen Phase, komisches Wort, aber in dieser Dynamik, die gerade passiert, privilegiert? Und warum gelingt es nicht, die Subjektpositionen, die marginal sind, eigentlich als bedeutsam in die Diskussion einzubinden? Und ich finde, dass was sie vor 10 Jahren geschrieben hat, eigentlich immer noch ein Problem ist und immer noch eine Bedeutung hat. Und Das ist natürlich nicht einfach, weil es, weil der Marxismus so schäbig ist und so reduziert, sondern auch der Feminismus ist es ja letztlich, ja. Weil was, wenn man, wenn eine Feminismus denkt, ist es oft, Frauen sollen gleichgestellt werden, ne? Also es ist auch sowieso eine Frauenangelegenheit und die sollen gleichgestellt werden und das ist ja auch keine Lösung. Also was ist dann eigentlich die Befreiungsperspektive in diesen Verhältnissen? Die Gleichstellung von Frauen. Und Maria Mies sagte auf dem Weltsozialforum in Mumbai dazu, die Frauen im Westen, die Feminismus als Gleichstellung sehen, die sollen sich mal fragen, mit wem sie eigentlich gleich sein wollen. Mit dem Slumbewohner in Indien oder dem landlosen afrikanischen Bauern oder so. Also das reicht natürlich nicht, Feminismus als Gleichstellung zu denken. Das wollte ich jetzt nur noch mal sagen, damit es nicht sozusagen irgendwie diese Schiene noch gibt. Sondern es ist wichtig, das in Form zu denken und diese Form halt nicht nur abstrakt, strukturell zu denken, sondern auch, wie das sozusagen Sinnzusammenhänge organisiert. Neu organisiert auch gerade. Was denken wir selber als wichtig? Wie das unsere eigene Praxis umorganisiert? Also ich bin eine Verfechterin, eine absolute Streiterin gegen sogenanntes Qualitätsmanagement, weil das in diesen ganzen sozialen Arbeiten einfach reorganisiert den Fokus der Arbeit. Ja, das können wir gerne noch diskutieren, aber diese Geschichten als Form zu betrachten und wie sich damit sozusagen Sinnzusammenhänge und bestimmte Bedeutung in den eigenen Alltag durchbuchstabieren und übersetzen. Das heißt, nochmal als Replik oder kurze Replik, weil ihr das so gefragt habt, sage ich das jetzt nochmal, ne? Hat Marx eigentlich schon alles geleistet? Er hat bestimmt total viel geleistet. Nee, ich finde das echt, ich fand das cool, dieses Kapital zu lesen und zu unterrichten und das Denken mit diesen Kategorien und mit den Formen. Und zwar nicht essentialistisch zu denken, sondern über Formen der Regelung der Verhältnisse nachzudenken, ist ein Teil, den ich aus diesem Kapital gelernt habe. Und der aber weitergedacht und konsequenter gedacht werden muss, so glaube ich, so wie Gramsci das ein Stück gemacht hat, finde ich, mit seinem Hegemoniebegriff. Was heißt es eigentlich, nicht nur von oben zu denken? Das hat auch der Postmarxismus, die Postmoderne ganz viel gemacht, zu sagen, wir können das nicht nur von oben strukturell institutionell denken, sondern wir müssen über unsere eigenen Sinnzusammenhänge und wie entstehen die eigentlich? Was sind das für Nahelegungen, die uns gerade durchs Leben führen? Und wie hinterfragen wir unsere eigenen Nahelegungen mitzudenken? Das heißt, Begrifflichkeiten, Kategorien, Konzepte, da sind Anlagen drin, die ich finde total gut fruchtbar zu machen und sowas wie kapitalistisch, rassistisches, Patriarchat, ich weiß nicht, wie man das nennen will, zu denken und verschiedene Sachen ineinander greifen zu lassen. Und ich finde, dass das in der Theoriediskussion, die sich nicht mit Marx beschäftigt, auch oft zu kurz greift oder zu eindimensional wird. Und insofern, glaube ich, kann man das total gut nutzen. Und was aber irgendwie verrückt ist, finde ich, dass dieses strategische Schweigen, was mit der Fußnote, ja, irgendwie zwar, man kann sagen, Marx hat es in der Fußnote, die Bedeutung von Revolutionsarbeit, aber was darin angelegt ist, wie das zu durchbrechen ist, und deshalb glaube ich, ist es eine Wahnsinnsarbeit, andere Standpunkte sichtbar zu machen und wegzukommen von diesem durch Marx auch nahegelegtes erwerbsarbeitszentrierte Befreiungssubjekt. So. Und da, finde ich, gibt es total viel zu entwickeln und zu diskutieren. Und das können wir total gerne auch in der Diskussion machen. Ich höre erstmal auf.